Song. Denkst nicht an morgen, bei Familie hier geborgen. Hast Idol wie Michael Jordan, bist paar Jahre alt geworden. Viele Geburtstagssorgen, Geschenke aller Sorgen, geladene Kinderhorn. Mit anderen Worten, als Kind geht es dir gut. Mutti gibt dir dein Food, du machst, was ne Gerüse tut. Und Mut haben die Geilen auch, so wie ich finde. Spiel mit Feuer, bei Wind, brechen auf einen Spend. Denn als Kind hast du Rechte, aber keine Pflichten. Spann das bei deinen Nichten, Klaus Vati, die zichten andere Ansichten. Mit Kinderaugen hat man von der Welt. Man denkt nicht weiter nach, macht was einem gefällt. Nein, wir werden niemals erwachsen. Wir wollen Faxen machen und rumflaxen und zu Maxen machen und ständig rumlachen. In dir das Feuer des Kindes wieder entfachen. Nein, wir werden niemals erwachsen. Wir wollen Faxen machen und rumflaxen und zu Maxen machen und ständig rumlachen. In dir das Feuer des Kindes wieder entfachen. Ich persönlich bin noch jung, doch ich merke, ich komm nicht drum. Die Wirbelsäule wird krumm und beim Trinken von so viel rum. Muss ich länger regenerieren als damals? Nach 20 Bieren brauche ich nicht so lange. Ich glaub, mein Alter fängt schon an. Nicht nur Gesundheit, du hast auch weniger Freizeit. Doch mehr Aufmerksamkeit bis auf Namen bereit. Mehr Feinfühligkeit. Man macht sich halt Gedanken um seine Bekannten, Verwandten und Finanzen. Den ganzen Behördenkram, den Versicherungswahn. Baufinanzierungsplan oder vielleicht was sparen. Das kann man sich ersparen, wenn man im Kopf ein Kind bleibt. Sich die Hände reibt und fleißig Schabernack treibt. Nein, wir werden niemals erwachsen. Wir wollen Faxen machen und rumflaxen und zu Maxen machen und ständig rumlachen. In dir das Feuer des Kindes wieder entfachen. Nein, wir werden niemals erwachsen. Wir wollen Faxen machen und rumflaxen und zu Maxen machen und ständig rumlachen. In dir das Feuer des Kindes wieder entfachen. Kind sein mit Geld ist doch nicht verkehrt. Man kann sich endlich alles leisten, was das Herz begehrt. Zum Beispiel fährt die Eisenbahn auf der Platte rum. Man TÜV Zelt herum, vergisst die Sachen drumherum. Um sich das zu erlauben, lag nicht nur der Kinder glauben. Man muss lang auf Arbeit schrauben oder eine Bank als rauben. Also glauben lag nicht aus, man braucht Kohle, so sieht's aus. Also doch erwachsen sein, noch nicht das Hirn, das muss nicht sein. Wenn wir beide normal denken würden, wie katastrophal. Es gäbe keine geile Party, man wie phänomenal. Bleib im Herzen einfach jung, mit sehr viel Schwung. Lass die Kinder die nicht nehmen, es tut sich leichter leben. Nein, wir werden niemals erwachsen, wir wollen Faxen machen und rumflaxen und zu Maxen machen und ständig rumlachen. In dir das Feuer des Kindes wieder entfachen. Nein, wir werden niemals erwachsen. Wir wollen Faxen machen und rumflaxen und zu Maxen machen und ständig rumlachen. In dir das Feuer des Kindes wieder entfachen.